Herbst, aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Herbst. Traumstill die Welt, nur ab und zu ein heißrer Schrei von Raben, die verflatternd um die Stoppeln streichen. Der düstere Himmel drückt wie mattes, schweres Blei ins Land hinab und sacht mit seinen sammetweichen Schleichschritten geht der Herbst durch Grau und Einerlei. Und in sein schweres Schweigen geh auch ich hinein, der unbefriedigt von des Sommers Glanz geschieden, die linde Stille schläfert meine Wünsche ein. Mir wird der Herbst so nah, ich fühle seinen Frieden, mein Herz wird reich und groß in weitem einsam sein. Denn Schwermut, die dunklen Dörfer überweht, hat meiner Seele viel von ihrem Glück gegeben, nun tönt sie leiser, eine Glocke zum Gebet, und glockenrein und abendmild scheint mir mein Leben, seit es des Herbstes ernstes Bruderwort versteht. Nun will ich ruhen wie das müde dunkle Land. Beglückter geht mein Träumerschritt in leise Stunden, und sanfter fühle ich der Sehnsucht heiße Hand. Mir ist, als hätt ich einen treuen Freund gefunden, der mir oft nahe war und den ich nie gekannt. Ende von Herbst.